Hallo, hallo, hallo, friends. Hallo, hallo, hallo, Freunde. Let's continue in John chapter 13. Lasst uns in Johannes 13 weitermachen. And we are now at verse 24. Wir sind jetzt bei Vers 24. Peter gestured to his disciple to ask Jesus who it was he was referring to. Petrus gab diesem Jünger ein Zeichen, Jesus zu fragen, wen er meinte. Now this is a really strange Bible verse. Das ist ein sehr seltsamer Bibelvers. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. First of all, Peter is always the first one talking, we know that. Erstens, Petrus ist immer der Erste, der redet, das wissen wir. And here he is the first one talking too. Und hier spricht er auch wieder als Erstes. But why didn't he ask Jesus himself? Doch warum hat er Jesus nicht selbst gefragt? Why did he ask John to go and ask Jesus? Warum bat er Johannes, Jesus zu fragen? Ah, Reinhard, because John was right next to Jesus. Ah, Reinhard, weil Johannes direkt neben Jesus saß. But listen, there were not so many people, only 13 men. Aber hör mal, da waren nicht so viele Leute, nur 13 Männer. So that means Peter could have easily just asked across the room, hey Jesus, who is it? Jesus would have heard him. Petrus hätte also ganz einfach laut fragen können und Jesus hätte ihn gehört. You know, so I wonder what was going on in the heart of Peter. Ich frage mich, was im Herzen von Petrus vor sich ging. Because he didn't even ask, he gestured to his disciple, to John. Denn er fragte noch nicht mal Johannes, sondern gab ihm ein Zeichen. You know, Peter, he should have had the freedom to ask Jesus whatever he wanted to. Petrus hätte die Freiheit haben sollen, Jesus alles zu fragen, was er wollte. But do you know, this is a sign of what's happening to many people today. Doch weißt du, das ist ein Zeichen von etwas, was vielen Leuten heutzutage passiert. You have no idea every day how many messages I get. Du hast keine Ahnung, wie viele Nachrichten ich jeden Tag bekomme. That express exactly what's happening here. Die genau das ausdrücken, was hier passiert. Reinhard, can you talk to Jesus about me? Reinhard, kannst du mit Jesus über mich reden? Reinhard, can you ask Jesus this? Reinhard, kannst du Jesus das fragen? Reinhard, can you pray for me because you've got a closer relationship to Jesus? Reinhard, kannst du für mich beten, denn du hast eine engere Beziehung zu Jesus. But look, this was only the perception of Peter. It was not from Jesus' point of view. Aber schau, das war nur die Wahrnehmung von Petrus und nicht Jesu Sichtweise. And our perception of Jesus will influence our relationship with him. Unsere Wahrnehmung von Jesus wird unsere Beziehung mit ihm beeinflussen. So here's a question that I have for you. Meine Frage an dich ist also: Do you believe that there is anybody in this world? Glaubst du, dass es irgendjemanden auf der Welt gibt? That has a closer relationship to Jesus than you can have. Der eine engere Beziehung zu Jesus hat, als du haben kannst? If you say yes, I do. Wenn du sagst, ja, das tue ich. Then you need to fix that. Dann musst du das in Ordnung bringen. Because it's your perception and it is the wrong perception. Denn das ist deine Wahrnehmung und sie ist falsch. Nobody is closer to Jesus than anybody else can be. Niemand ist Jesus näher, als andere es sein können. Every single person can be as close to Jesus as John was. Jeder Mensch kann Jesus so nahe sein, wie Johannes es war. Think how many of us need a mediator all the time. Überleg mal, wie viele von uns ständig einen Mediator brauchen. Look at this, we put the pastor in the place that Peter put John. Wir stellen einen Pastor an dieselbe Stelle wie Petrus Johannes. You guys, you talk to Jesus. Rede du mit Jesus. And then you tell me. Und dann sage es mir. And of course, I understand that this is how the system has been for over 1000 years. Natürlich verstehe ich, dass das System über 1000 Jahre so funktionierte. But we have to change this. Aber wir müssen das ändern. We have to do everything to live in a direct, intimate relationship with Jesus. Wir müssen alles tun, um in einer direkten, intimen Beziehung mit Jesus zu leben. And ask him anything you want to ask. He likes our questions. Und frag ihn alles, was du ihn fragen möchtest. Er mag deine Fragen. You know, we need to stop any religious relationship with Jesus. Wir müssen aufhören, eine religiöse Beziehung mit Jesus zu führen. Our relationship with Jesus needs to be very natural. Unsere Beziehung mit Jesus muss ganz natürlich sein. Where we ask him the questions that we have in our hearts. In der wir ihm die Fragen stellen können, die wir im Herzen haben. And where we speak to him very honestly from all of our hearts. Und in der wir ganz ehrlich aus unserem Herzen heraus mit ihm reden können. Verse 25. Vers 25. Then the clearly beloved disciple leaned into Jesus' chest and whispered, Master, who is it? Da lehnte sich der innig geliebte Jünger an Jesu Brust und flüsterte, Meister, Wer ist es? Very interesting that John had no problem to talk to Jesus about anything. Sehr interessant, dass Johannes kein Problem hatte, mit Jesus über alles zu reden. But Peter did. Petrus jedoch schon. So here's my question for you. Meine Frage an dich ist also: Is there anything that you cannot talk to Jesus about? Gibt es etwas, worüber du nicht mit Jesus reden kannst? Do you feel the freedom that whatever it is, even if it's a very deep thing, you can talk to him about it? Verspürst du eine Freiheit über alles, auch sehr tiefe Sachen, mit ihm reden zu können? Do you know, my prayer life with Jesus is very real. Weißt du, mein Gebetsleben mit Jesus ist sehr echt. I personally think that Jesus does not like it when we pray religious prayers. Ich persönlich denke, dass Jesus es nicht mag, wenn wir religiöse Gebete beten. Think about it. There are people, the moment they talk to the Lord, they change the tone of their voice. Es gibt Menschen, die den Ton ihrer Stimme ändern, sobald sie mit dem Herrn reden. They suddenly use a religious language. Plötzlich verwenden sie eine religiöse Sprache. I believe that something the Lord does not like at all. Ich glaube, dass der Herr das gar nicht mag. And I tell you why. Und ich sage dir warum. He knows exactly what's going on inside of your heart. Denn er weiß genau, was in deinem Herzen vorgeht. And he likes it when you are authentic. Und er mag es, wenn du authentisch bist. He likes it when you actually express exactly what you feel. Er mag es, wenn du tatsächlich genau das ausdrückst, was du fühlst. And he will accept you that way. Und er nimmt dich so an, wie du bist. You know, once I've understood that prayer is much more heart-to-heart connection than actually just what we say. Als ich verstand, dass Gebet viel mehr eine Herz-zu-Herz-Verbindung ist als nur was wir sagen. I began to love my times of prayer. Fing ich an, meine Gebetszeiten zu lieben. Because there I can open my heart and I can share everything with Jesus. Denn da kann ich mein Herz öffnen und ihm alles mitteilen. And I know I will never be rejected. Und ich weiß, dass ich niemals abgewiesen werde. And I know he likes it when I'm completely honest. Und ich weiß, dass er es mag, wenn ich total ehrlich bin. So open your heart to Jesus. Also öffne Jesus dein Herz. Do you know, I was talking to somebody, praying for somebody once who's gone through a very difficult time. Ich habe mal für jemanden gebetet, der durch eine sehr schwierige Zeit ging. And this person was very angry at God. Und diese Person war sehr wütend auf Gott. I mean, angry, angry, angry. Wirklich sehr wütend. But this person thought that God is angry at her now because she's angry at God. Diese Person dachte, Gott ist nun sauer auf sie, weil sie ja wütend auf ihn ist. And I said, why don't you tell God how angry you are? Ich fragte, warum sagst du Gott nicht, wie wütend du bist? Tell him exactly how you feel. Sag ihm genau, wie du dich fühlst. And this person thought, I could never do this. Diese Person antwortete, das könnte ich niemals tun. So think about how ridiculous this is. Überleg mal, wie lächerlich das ist. I can be angry at God and God already knows it because he knows my heart. Ich kann wütend auf Gott sein und er weiß es ja schon, weil er mein Herz kennt. But I cannot express what's in my heart. Aber ich kann nicht ausdrücken, was in meinem Herzen ist. Because then God might be offended. Denn dann könnte Gott sauer sein. I think it hurts God more when we are not honest than when we are completely honest. Ich denke, es schmerzt Gott mehr, wenn wir nicht ehrlich sind, als wenn wir total ehrlich sind. So please develop a relationship of complete honesty with the Lord. Also entwickle bitte eine Beziehung völliger Ehrlichkeit mit dem Herrn. Ask him directly and tell him directly what's on your heart. Frage und sage ihm frei heraus, was auf deinem Herzen ist. See you tomorrow. Bis morgen.